mäßig den Zorn meines Herzens. Hör mich an! Achilles, wer es ihm schon verraten? Ich weiß, welch Verbrechen du sinnst. Ich weiß, dass ohne Erbarmen und Treue mir zum Hohn und zur Schmach eine Tat voll in Sätzen und Grauen und du beschlossen. Doch trotz dir weiß auch ich, dass du nie sie vollbringst. Doch du, der so tödlich mich beleidigt, meiner Liebe dankes allein, wenn mein zürnender Arm diese Schmach noch nicht gerecht. Jüngling voll eitrem Stolz, du, dessen Kühnheit mich schmäht und beleidigt, vergissest du, dass ich hier Griechenland gebiete, dass den Göttern allein meiner Taten Rechenschaft ich schulde, dass 20 Könige meiner Macht sich unterworfen, dass ohne Murren sie, wie du, Achilles, selbst mit Ehrfurcht harren sollen, dass mein Befehl gebeugt. Ah, muss ich diesen Stolz, diesen Übermut erdulden? Iphigenia ist mein, und dein Eid ist mein Recht. Du schwurst in mir als ein Pfand meines Blickes, und nicht brechen sollst du dein Wort. Hör auf, mich noch länger zu reiten. Welches Los es auch sei, das heute bestimmt, deine Pflicht heißt, schweige zu erwarten, was ein Vater, was die Götter selbst beschlossen. Und zu mir sprich man so, kaum trau ich meinen Ohren. Glaubest du, dass gefühllos für Ehre und Liebe ich vollbringen dich ließ, diese grässliche Tat, dein eigenes Kind am Altar zu opfern? Glaubest du, dass vergessend meinen Ruhm, meine Würde, ich noch länger dulde zum verschämten Trotz? Wie du so kühn und frech mir drohst, doch brech ich dein Schreck, nicht dein Zorn, deine Rache, trotz dir errett ich sie. Vermessner, griechischer Vater, erzittre von dem Zorn, der mich durchglüht. Mein ganzes Herz ist dicht durch dich empört, mein ganzes Herz ist dicht durch dich empört, mein ganzes Herz ist dicht durch dich empört. Ich lehr dich bald erkennen, dass man mich ungestraft verlässt. Er messe, er zittre Mörder, er zittre von dem Zorn, der nicht durchblüht. Mein ganzes Herz ist nicht durch dich empört, mein ganzes Herz ist nicht durch dich empört, mein ganzes Herz ist nicht durch dich empört. Hab ich dir zu sagen, wenn du recht es verstehst, wird das Wort dir genügen. Deine Mörderhand, die Opfer, die ich liebe, muss sich so weit dein Mutter dienen, zu zielen auf mein eigenes Herz. Du entscheidest dir los, dein übermütiges Thron, es freu mich den Streich, der auf sich teile, jetzt ist dir Schicksal erst.